Mensch geboren aus Sand, später Glas zu sein, glaubt sich durchs Feuer hart gebrannt, makellos, klar und rein. Doch als er verstand, er ist durchsichtig und allein, schmerzlich die Wahrheit erkannt, zerbrach er schon beim ersten Stein.